Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 537 Mate-Tee trinken. Tja, Leute, heute steht die Folge ganz im Zeichen des Startes des UOA Mate, ja, das Mate 40. Da gibt es viel darüber zu sagen, Gutes und Schlechtes, ja. Und ich denke, das wird den Hauptteil, den allergrößten Teil der Sendung ausmachen. Ich habe auch nicht viel mehr drauf auf der Liste momentan als Your Way, weil, ja, wie auch in den vergangenen Wochen, war das so ziemlich das Einzigste, was interessant war, finde ich. Die Erwartungen an das Your Way Mate 40 sind ja groß gewesen bei mir, extrem groß. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt von dem, was die auf die Beine gestellt haben. Ja, und damit bin ich offenbar nicht alleine. Das hat mich noch mehr gefreut. Ja, dass man in dem Wulst von Desinformation, was Your Way betrifft, ja momentan sehr leicht Artikel findet, die überkritisch sind. Ja. Und dennoch mussten hier namhafte Newsportale und Testdienste einfach anerkennen, dass das mit dem Start das verdammt nochmal beste Smartphone auf diesem Planeten ist. So, ganz einfach. Was macht es denn jetzt so besonders? Zunächst mal haben wir ja eine riesige Liste, klar, an technischen Daten und vor allem auch eine große Vielfalt an verschiedenen Geräten. Nichtsdestotrotz wird das auch einige Probleme aufwerfen, wie ihr noch hören werdet, vor allem für mich. Von daher ist das alles mit verschiedenen, ja, sagen wir mal, Aspekten gespickt, was man nicht ganz so einfach auflösen kann. Ja, die Tatsache, dass das beste Smartphone sein oder ist, ja, das wird nicht darüber hinwegtäuschen, dass da eben auch noch Probleme vorhanden sind, die man nicht einfach wegpusten kann. Ganz einfach. So, ich komme jetzt einfach mal zu diesem Top-Modell zuerst mal. Ihr wisst ja, das ist das, was mich am meisten interessiert. Es gibt, wie gesagt, viele Modelle. Es gibt ein Huawei Mate 40 Pro Plus, ein Mate 40 Pro, ein Mate 40 und ein Mate 40 RS Porsche Design. Ja? So, und diesmal gibt es auch massive Unterschiede zwischen dem Mate 40 und dem Mate 40 Pro bzw. Pro Plus. Ja, auch das gleich am Anfang. Aber ihr wisst ja, ich möchte, man kann nur von dem Top-Modell ausgehen, wenn man eben auch das mit anderen Top-Modellen vergleichen will. Ja, bringt ja nichts, wenn ich von dem einen, das machen vielleicht einige Redaktionen so, dass die vielleicht das Mate 40 dann vergleichen mit dem besten anderen Smartphone, aber die nehmen dann nicht das Mate 40 Pro Plus als Vergleich. Und das ist ja genau das Problem. So, zunächst mal die technischen Daten ganz nach meinem Geschmack. Ja. Dual-SIM, ja. IP68 wasserdicht, OLED-Screen, 90 Hertz Bildwiederholfrequenz, traumhaftes 6,76 Zoll Display, 1344 mal 2772 Pixel. Das ergibt eine Pixeldichte von 456 Pixel pro Zoll. Kirin 9000 5G. Sahne, muss ich sagen. Ja. Ein Octa-Core-Prozessor natürlich, ganz klar. Und eine Mali G78 GPU MP24. Man hat sogar noch einen Memory-Karten-Slot. Ja. Dann muss man allerdings auf eine SIM-Karte verzichten. Ja. Bis zu 256 Gigabyte kann man dort dann zusätzlich noch hinzubringen, was sogar recht wenig ist, muss man sagen, ja, im Vergleich zu anderen SD-Karten-Slots. Vielleicht, weil es auch keine größeren Nano-Memory-Cards momentan gibt. Ich lasse es einfach mal jetzt so dahingestellt sein. Ja. Interner Speicher ist jedenfalls 256 GB Storage, ja, und 12 GB Hauptspeicher. So wie es sich gehört für ein Topmodell. 12 GB Hauptspeicher, Wahnsinn. UFS 3.1. Die Kamera, das Beste vom Besten, ja. Es ist eine Penta-Kamera. Das heißt, da ist drin erstmal eine 50 Megapixel-Kameramodul als Weitwinkelsystem mit Laser-Autofokus, optische Image-Stabilisierung, eine 12-Megapixel-Telefotolinse, ebenfalls optische Image-Stabilisierung, dreifach optischer Zoom, 8-Megapixel-Periskop-Telefotolinse mit zehnfach optischen Zoom, ja, und eine 20-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Sowie eine Time-of-Flight-Sensor für die Tiefenmessung. Die ganze Optik ist von Leica und das ist auch ja, eine ziemlich gute Geschichte, meiner Meinung nach. LED-Flash, Panorama-Auflösung, HDRs, dürfte klar sein. Ja. 4K-Video mit 60 Frames pro Sekunden aufnehmbar. 180p Video bis zu 480 Frames pro Sekunde, 720p mit 960 Frames pro Sekunde und es gibt noch einen speziellen Modus 720p bis 3840 Frames pro Sekunde. Da könnt ihr wirklich Hochgeschwindigkeitsaufnahmen machen. Ziemlich cool. Und auch hier kommt eine sogenannte Gyro elektronische Image-Stabilisierung beim Video mit rein. Finde ich sehr, sehr cool. Hat sich auch bewährt in der Vergangenheit. Die Selfie-Kamera hat einen Dual-Modus, ja, nämlich eine 13-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und eine Time-of-Flight 3D-Tiefenmesser-Kamera drin, die eben erkennt, wie weit ihr von dem Gerät weg seid und auch biometrisch aktiv sein kann. Ja, 3,5 mm Klinkensteckeranschluss wird man allerdings vergeblich suchen. Stereo-Lautsprecher sind integriert. Ja, WLAN ist auch Wi-Fi 6 integriert. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Honor-Router habt, könnt ihr in voller Geschwindigkeit über das Wi-Fi verbunden sein. Wahnsinn. GPS ist auch alles drin, was man sich wünschen kann. AGPS, also Assisted GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS und Navi-C-Systeme, alles vorhanden. Das heißt, man kann hier wirklich überall und absolut genau die Position hier orten, damit ihr eben in euren Maps auch richtig schön und genau agieren könnt. Für Geocacher natürlich besonders interessant, ne? Galileo bis zu 2 cm genaue Koordinaten. NFC natürlich, Infrarot-Port ist hier drin. Unglaublich, dass sie das immer noch machen, aber das bringt natürlich gleich wieder jede Menge neue Funktionen. Ganz klar, ich habe es hier auch an meinem Honor View 20. Ja, kann man wunderbar TV, Receiver und alle anderen Infrarotgeräte damit steuern. Funktioniert einwandfrei und ist immer wieder ganz gut. USB Type-C 3.1, natürlich klar. Dann ist als Sensor Face-ID-Sensor, Fingerprint-Scanner ist unter dem Display optisch. Ja, also auch hier ist die Zeit vorbei mit dem Fingerabdruckscanner hinten oder am Einschaltknopf, sondern das ist jetzt hier auch im Display integriert. Somit hat man wiederum die ganze Fläche zur Verfügung. Lithium-Polymer-Akku 4400 mAh. Fast Charging 66 Watt, das heißt, das geht relativ schnell auch wieder komplett aufzuladen. Gibt es in Keramik Weiß und Keramik Schwarz. Ja, und das muss ich sagen, ist einfach der absolute Hammer. Wisst ihr, das Telefon, und das haben sich auch jetzt, das hat auch schon einige Umfragen jetzt gezeigt, das hat mich besonders gefreut. Da hat auch sogar auf dem amerikanischen Portal wurde gefragt, ist das Gerät, würdet ihr für das Gerät denn von Google weggehen? Und da haben eine deutliche Mehrheit hat gesagt, ja, wegen diesem Gerät. Das Gerät ist das Nonplusultra, das ist der absolute Hammer im Moment. Ja, es ist irre. Wahnsinn. So, und jetzt denkt ihr, warum habe ich das Teil noch nicht bestellt? Was ist das Problem? Ja, und so weiter und so weiter. Also, ich kann euch sagen, was das Problem ist. Ich habe ja schon mal gesagt, wo die preisliche Schmerzgrenze liegt bei mir. Und bei aller Liebe zu dieser Technik, Your Way ist mir damals besonders ins Auge gesprungen, genau wie damals die Google Nexus-Geräte. Ja, weil die beste verfügbare Leistung, die beste verfügbare Technik zu einem grandios guten Preis hatten. Damit ist es aber vorbei. Schon seit dem Mate 20 ist es damit vorbei. Das Mate 20 war noch, wo ich gesagt habe, also das ist gerade noch so eingepreist, dass es okay ist. Das Mate 30 schon nicht mehr. Und das Mate 40, da folgt Your Way eben den anderen Firmen der Konkurrenz, nicht nur aus dem eigenen Android-Lager, sondern auch der Konkurrenz von Apple und verlangen von dem Gerät 1400 Euro. Und bei aller Liebe zur Technik, bei aller Liebe zu Your Way, ja, also ich will Your Way unterstützen, ja, im Kampf gegen diese ungerechtfertigte Behandlung, diesen Verleugnungen, ja. Und trotzdem muss ich sagen, 1400 Euro, nö. Nö. Das werde ich nie mehr für ein Handy ausgeben. Ja. Und das ist ganz klar. Deswegen bleibt das eben die schwierige Sache, wo ich nicht drüber wegkommen, ja, bei dem Huawei, wo ich sage, okay, das ist das beste Gerät auf dem Markt, es wird aber nichts nützen. Und zwar für viele Menschen wird es nichts nützen. Klar, wenn wir es mal sehen, wie die Preise mit Verträgen sind, weil das ist ja für den deutschen Markt zumindest eins der wichtigsten Frage, ja, wenn das Teil mit einem guten Vertrag, den man monatlich auch noch berappen kann, für 1 Euro gibt, ja, oder vielleicht für 200 Euro, ja, dann okay, ne? Aber zumindest für die Leute, die eben einen Vertrag haben wollen. Aber ansonsten ist eins klar, dieses Gerät wird sich nicht so verkaufen wie beispielsweise das Mate 30. Und ich habe jetzt extra nicht Mate 20 gesagt, Mate 30, weil ihr kennt ja momentan die Lage wegen den Google Apps und so weiter. Google Apps interessieren mich null. Also das ist bei mir hier überhaupt kein Faktor, ja, wo ich sage, okay, deswegen darf das nicht so viel kosten. Ganz im Gegenteil, das darf ruhig genauso viel oder sogar vielleicht noch ein paar Euro mehr kosten als ein Gerät mit Google, ja, weil das ist bei mir jetzt geradezu was Positives, wenn diese amerikanische Firma dort nicht omnipräsent ist in den Geräten. Ja, wunderbar. Aber das alles hat nichts damit zu tun, dass das Gerät eben zu teuer ist. Ich meine, Leute, es ist ein Smartphone. Okay, ein Smartphone. Ich habe die Diskussion gerade, ja, im Prinzip auch mit mir selbst, ne, geführt in meinem Kopf, ja. Wie sieht es aus? Ja? Ich bin ja auf der anderen Seite, bin ich ja so Füller begeistert, ja, Füllfederhalter, ja, und da gibt es auch Modelle, ja, also 14, 15, 16.000 Euro, kein Problem, ja, könnt ihr ja durchaus ausgeben für einen Füller, ja. Aber selbst die normalen Montblanc-Füller beispielsweise 500, 600, 700 Euro, ja, die wo auch mal die Geschäftsleute so halt haben, ne, nur damit sie eben was vorzeigen können. Das ist genauso wie mit der Rolex am Arm, ne, die Zeit ist dort sowieso immer falsch, ne, geht bei weitem nicht so genau wie eine Casio für 20 Euro vom Krabbeltisch, ja. Ja, aber trotzdem ist eine Rolex, ja, die zieht man nicht an wegen der Genauigkeit der Zeit, sondern die zieht man an, um etwas darzustellen. Aber genau das ist das Problem. Ja, das ist irgendwo, finde ich, ab einem gewissen Punkt ist es unanständig. Irgendwo, es geht von billig, ja, ich bin Fan von billigen chinesischen Füllern, ja, die sind nämlich im Preis-Leistungs-Verhältnis unendlich viel besser als all das, was man hier zum Beispiel bei uns auf dem Markt kriegt. Das ist unglaublich. Ein 3 € Jinhao-Füller haut alles weg an Füllern bis zu 20 Euro und die meisten bis zu 50 Euro Füller werden da wirklich weggehauen damit in allen Belangen. Zumindest wenn man das realistisch und unvoreingenommen betrachtet, ja, da muss man es eingestehen. Aber so mag das auch hier mit den Smartphones sein. Ab einem gewissen Punkt finde ich das unanständig, so viel Kohle für ein Smartphone rauszuhauen. Ja, auch wenn das hier sogar noch eben diese, ja, die technischen Daten ja so gut transportiert, ja, wie dieses Gerät. Trotzdem ist irgendwann auch mal finito. Ja. Also die Grenze ist bei mir so 1.000 Euro. Ja. Mehr darf so ein Gerät nicht kosten. Egal was es kann. Egal was das kann, das Smartphone. Ja. Das 1.000 Euro ist die Grenze und ich werde niemals mehr. Zumindest jetzt, also inflationsmäßig gesehen, ja, wenn das Geld natürlich nichts mehr wert ist, dann würde ich auch mehr als 1.000 Euro ausgeben. Aber jetzt bei der jetzigen Inflationsrate, ne, würde ich keine 1.000 Euro mehr für ein Smartphone ausgeben. Ja. Das ist ein Gerät, das hält 2, 3 Jahre und dann wird ein neues angeschafft. Wenn man sich so ein Superteil holt, okay, vielleicht auch 4 Jahre. Aber das sind keine Jahreszahlen, wo so ein Preis jetzt gerechtfertigen. Ja, für 1.400 Euro kriegt man schon ein gebrauchtes Auto. Das hält dann noch länger als 4 Jahre, hoffentlich jedenfalls. Oder wie wäre es damit, man kauft sich ein Gerät für 400 Euro und spendet 1.000 Euro vielleicht für eine gemeinnützige Organisation. Das wäre vielleicht besser. Ja, und das ist übrigens auch genau das, was ich schon mir überlegt habe mit den Füllern, ja. Wenn es dann eben die Diskussion geht, ja, die chinesischen Füller, das können die ja nur machen, weil die das Design klauen und so. Ja, ich meine, können wir natürlich hier drüber diskutieren. Ja, alle anderen Firmen haben sowieso von Montblanc das Design geklaut und das Füllerkonzept an sich ist sowieso von Waterman geklaut. Das waren nämlich die ersten, wo Füller hergestellt haben, so wie wir ihn kennen. Von daher, ihr wisst ja, ne, Great Artist Steal. Okay? So sieht's aus. Hat ja Steve Jobs schon gesagt. Aber irgendwo ist dann eben der Nutzen weg und dann kaufe ich mir lieber eine Kopie oder was ist eine Kopie, etwas, wo so ähnlich aussieht, ja, wie der teure Füller und spende den Rest irgendeiner Organisation, ja. Also wenn man schon nicht weiß, was man mit seinem Geld anfangen soll, dann kann man das vielleicht machen und macht dabei sogar noch was Gutes. Also das muss einfach nicht sein, ja, sowas. Deswegen ist das eine schwierige Geschichte und vielleicht merkt ihr so, ich kämpfe damit bei mir, ne? Also ich kämpfe mit mir von der absoluten Begeisterung bis zur Mega-Enttäuschung, die hier eben nah beieinander liegen, so ein tolles Gerät und dann mit so einem Preis alles kaputt machen. Aber ich muss auch dazu sagen, würde, oder ich muss die Frage stellen, würde es denn Huawei was bringen, wenn sie jetzt hier einen absoluten Toppreis machen würden. Ja, absoluter Toppreis. Nehmen wir mal an, die würden das jetzt für 899 Euro verkaufen. Die Welt würde Kopf stehen mit diesen Leistungsdaten. Ja, unglaublich. Die Leute würden durchdrehen. Ja, aber das Problem ist, die können diese Stückzahlen ja gar nicht liefern. In China war die zur Verfügung stehende Stückzahl zum Start innerhalb von wenigen Sekunden ausverkauft. Bei uns werden sicherlich auch alle Geräte verkauft werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil es nämlich gar nicht so viele Geräte geben kann von diesen Geräten. Da kommen wir eben zu diesem Problem. Der Kirin 9000 Prozessor mit 5 Nanometer Technologie ist eben noch gefertigt worden und geliefert worden, bevor die Bans der US-Regierung in Kraft traten. Und deswegen haben die noch einen Vorrat an Prozessoren. Ist dieser Vorrat erschöpft? War's das? Also das bedeutet, momentan sieht es nicht so aus, als ob die nochmal diese Prozessoren nachgeliefert bekommen. Und dann wird es eben das Mate 40, und zwar alle Mate 40, eine Limited Edition sein. Ja. Und von daher ist es schon richtig, wenn man dann fragt, wäre das überhaupt sinnvoll gewesen, jetzt ein absoluter Preiskracher zu machen? Huawei hat auch schon angekündigt und auch schon gesagt, dass sie für das nächste Jahr deutlich weniger Einnahmen erwarten. Ganz klar, weil die nicht genug Produkte liefern können, um mehr zu verdienen. Das ist nun mal so. Ja. Traurig, sehr traurig, aber sinnlos, wenn man jetzt das Gerät noch schmackhafter machen würde. Ganz im Gegenteil. Ja. Ich glaube sogar, die werden hier das eben nicht mit dem Kampfpreis ausgestattet haben, bewusst teurer gemacht haben, deutlich teurer als vorher, weil die eben auch gar nicht so viel Geräte liefern können. So sieht's aus. Nützen tut es weder dem Anwender, der dann vor so einem teuren Gerät steht, und es macht es auch nicht moralisch sympathischer, dann ja, so viel Geld auszugeben für ein Smartphone. Von daher, mal sehen. Es gibt übrigens noch andere Mate 40, habe ich ja gesagt, ja, und es gibt zum Beispiel das Mate 40, ja. Mit dem Kirin 9000E Prozessor. Zu dem komme ich auch noch beim anderen Gerät von Huawei. Und da kommt es mir so vor, ich meine, das ist eine kluge Sache und das ist auch nicht schlimm. Das haben auch andere Prozessorhersteller bereits gemacht, dass hier zum Beispiel Prozessoren, die eben normalerweise durch die Qualitätsprüfung gefallen werden, wiederverwendet werden, nur halt geringer getaktet. Also das ist in keinster Weise bestätigt. Das ist jetzt eine Spekulation von mir. Ja. Warum werde ich euch bei dem anderen Gerät mit einem E-Prozessor noch sagen? Auch das finde ich zwar sogar gut, ja, aber man muss halt auch sehen, dass dann eben deutlich weniger Leistung in den Geräten steckt. Trotzdem ist der Preis noch, ich glaube, das Mate 40, ja genau, kostet immerhin noch, also das kleinste Mate-Gerät der Reihe, Mate 40, kostet 899 Euro mit 8 GB RAM und 128 GB Storage. Da seht ihr, dass auch das Gerät noch recht teuer ist. Das ist jetzt also so eine normale Ausstattung. Die gibt es auch schon günstiger. Ja. Jetzt wollen wir natürlich mal auch warten, ob Honor dieses Jahr noch oder vielleicht Anfang nächsten Jahres ebenfalls ein Honor View 40 rausbringt, das eben basiert auf den Daten von dem Mate 40. So war es ja immer, ja, bisher. Und natürlich, ob das auch in Europa überhaupt verkauft wird. Das V30 wurde ja nicht in Europa verkauft. Auch hier werden wir sehen, wo das Problem liegen würde, wären natürlich auch da die Prozessoren. Der gleiche Prozessor, wie es normalerweise üblich war bei der View-Reihe, im Vergleich zu der Mate-Reihe, kann ich mir nicht vorstellen, weil es sind einfach nicht genug Prozessoren da, wenn jetzt Honor ein Gerät rausbringt mit einem super genialen Preis, das Honor V40, ja, so wie sie es bisher gemacht haben, und es sind gar nicht genügend Prozessoren da. Tja, das ist schlecht. Ja, also vielleicht ist diesmal das View 40 auch mit einem ganz anderen Prozessortyp ausgestattet. Ja, vielleicht sogar ein MediaTek. Spekulation, Spekulation, Spekulation. Ja. Aber so sieht's aus. Diese Geräte von Huawei sind eben nicht nur stark gefragt, sondern eben auch massiv unter Beschuss im Moment, was dieses betrifft mit den Prozessoren und mit den Sperren, mit den Blockaden sozusagen. Ja. Da wird einiges noch im Argen liegen in der nächsten Zeit. Ja. Also das Huawei Mate 40 Pro übrigens, das ist ja eins unter dem Pro Plus. Ja. Das hat auch andere Kameras, das hat eine Triple-Kamera nur. Ja. Das gibt es mit 8 GB Hauptspeicher. Allerdings, da gibt es zwei Versionen. Das finde ich ein bisschen komisch im Vergleich zum Pro Plus. Vielleicht hat da der Platz gefehlt, ich weiß es nicht. Da gibt es Versionen 256 GB und 512 GB RAM. Also da gibt es sogar beim Pro mehr Speicher als beim Pro Plus. Ja. Aber der Hauptspeicher ist mit 8 GB natürlich statt 12 GB deutlich weniger. Ansonsten das Display ist gleich bei dem Gerät. Wie gesagt, Triple-Kamera stattdessen nur. Der Akku ist ebenfalls identisch. Tja, was soll man dazu sagen? Ja, also hier kommt auch ein Kirin 9000 5G-Prozessor mit 5 Nanometer zum Einsatz. Ja. Aber ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ne? Kannst du nicht sagen, der Preis, der letztendliche Preis ist hier noch nicht drin, wenn ich das sehe. Nee, also kann ich euch jetzt auch nichts dazu sagen vom Preis her. Ich gucke nochmal, ob ich noch was anderes habe hier. Guck ich mal an der Quelle hier. Tja, so ist das halt, ne? Mate 40 Pro. Nein, es ist kein Preis jetzt direkt vorhanden. Kann man gucken, ob es bei einem Retailer schon drin ist. Ich meine, ich hätte doch was gesehen. So, Mate 40 Pro, 1.199 € wird es hier angeboten. Ja, Straßenpreis, die 256 GB Version. Yep, genau. Also das ist schon eine Stange günstiger als das Pro Plus. Hat dann natürlich auch wieder weniger Leistung. Und preis-leistungsmäßig ist es dann aber ähnlich einzuordnen. 1.200 € ist jede Menge Geld. Da zum Beispiel dann auch in Anführungszeichen nur 8 GB Hauptspeicher erschließt sich mir nicht so ganz. Und auch hier sieht man natürlich bewusst offenbar höhere Preise angesetzt, ja. Damit eben hier nicht so viel verkauft werden. Ja, ist so. Und trotzdem begeistert das die Fachwelt, ja, was mich wiederum verwundert hat, ja, dass das so gut ankam. Aber vielleicht erst nochmal zum Mate 40, das ja mit diesem Kirin E-Prozessor kommt. Da habe ich ja, glaube ich, auch schon die genau 899 €. Das ist ja schon mal gesagt. Mit 8 GB RAM als größte Ausbaustufe. 128 GB Speicher, 40 Watt Fast Charging, also deutlich weniger als die größeren Mate 40 Modelle. Und hier kommt eben dieser Kirin 900E Prozessor zum Einsatz. Das ist schon ein Ding, was man da stemmen muss. Übrigens gab es auch noch dieses was aber allerdings noch nicht direkt ausgeliefert wird, das RS, also die Porsche Edition. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es immer noch hier diese Zusammenarbeit gibt nach dem Ganzen, aber Porsche lässt sich da offenbar eben nicht lumpen, bringt da tatsächlich dieses RS Gerät raus, das nochmal einiges draufpackt, zumindest rein theoretisch an Design, ja. Auch das eben mit dem 6,76 Zoll Display, gleiche Bildschirmauflösung. Hier ist allerdings intern 512 GB Speicher verarbeitet. Aha, das scheint also dann eben eine exklusive Sache zu sein für das Porsche Design. Das größte Modell mit dem größten Speicher ist nur diesem Porsche Modell zugedacht mit 12 GB RAM Arbeitsspeicher. Und ja, hier kommt man natürlich definitiv, also das hat auch eine Pentakamera, hier kommt man definitiv in den Poser-Bereich rein, ne? Also 2300 Euro, ja. Tja, was soll man da sagen dazu? Ja, ich weiß es nicht. Ja, cool. Oder wie? Ich kann es nicht sagen. Ja. Also ich finde es, wie gesagt, unanständig, diese Preise. Aber okay, muss wohl bei so einem Porsche-Design muss es ja auch wohl so sein. Ja. Ja. Dann wurden noch andere Sachen vorgestellt, neben dem Mate 40 natürlich die Huawei FreeBuds Studio. Die haben 8 Mikrofone eingebaut. Ja, naja. Und damit kann man eben auch die Smart-Funktion nutzen. Ja, und ja, soll eben auch sehr gut verstanden werden dann. Die Kopfhörer ebenfalls, ja, mit diesen Smart-Funktionen ausgestattet. Und es gibt verschiedene Modis, übrigens so, wie man es auch von den Sony-Kopfhörern schon kennt. Verschiedene Modis für zum Beispiel Flug oder Bahnreisen, ja, dass man da eben diese entsprechenden Geräuschfilter einsetzen kann. Aktive Noise Cancellation ist da natürlich gemeint. Und auch ein General Mode, ne? Wie zum Beispiel für ein Restaurant. Oder auch ein sogenannter Cozy Mode für eher ruhigere Umgebungen, wie zum Beispiel, wo man nur die Klimaanlage oder die PC-Lüfter irgendwie, ne, runterdrücken will, aber ansonsten eben den Ton so belassen möchte. Ja, ja. Irgendwie habe ich momentan so ein Problem mit den Preisen, das muss ich euch ganz ehrlich sagen. Die Huawei FreeBuds Studio Kopfhörer kosten 300 Euro. Das sind zwar nicht viel teurer jetzt als zum Beispiel die Sony Kopfhörer. Ja, also es ist in etwa, kann man die durchaus vergleichen. Aber da muss ich das erstmal hören. Ja, also die Sony Kopfhörer sind wirklich sehr, sehr gut von der Soundqualität her. Einer der besten auf dem Markt. Und wenn die dann noch ein paar Euro weniger kosten als die Huawei FreeBuds Studio Kopfhörer, dann weiß ich nicht genau, dann müssen die ja auch mindestens so gut sein, eigentlich vom Sound her noch besser, und das ist kaum zu machen, ja, sage ich auch ganz einfach. Also da, ich habe, wie gesagt, das Gefühl, Huawei macht bewusst nicht mehr auf günstig. Ich kann mir das ansonsten nicht vorstellen. Oder sie haben vielleicht wirklich die Vorstellung, dass sie dann da wiederum mehr Gewinn draus schlagen können. Ja? Aber das ist erfahrungsgemäß, haut das nicht hin. Ja, nicht im Elektronikbereich. da kann man nicht einfach die Preise an oder erhöhen und dann meinen, man könnte dann mehr Gewinn einfahren. Naja, das wird nicht so funktionieren. Da, weil da geht es dann doch mehr um andere Sachen, ja. Also da spielt der Name der Firma eine große Rolle, ja. Und wenn man an solche hohe Preise denkt, ja, also vielleicht könnte ein Apple-Kopfhörer so viel kosten, aber im Vergleich zum Sony, aber die Huawei-Kopfhörer, die müssen sich erstmal noch beweisen in der Hi-Fi-Szene. Ja. Es geht nicht. Und Normalo, der kommt auch mit dem Kopfhörer für unter 100 Euro mehr als ausreichend über die Runden, weil der Sound dort auch schon exzellent gut ist, je nach Modell. Ja. Auch hier, Sony bietet auch Kopfhörer für unter 100 Euro an, die einwandfreie, super gute Soundqualität haben. Ja. Vielleicht eben nicht so gut wie das Topmodell von Sony. Aber da sind eben die Unterschiede nur noch geringfügig im Vergleich zu der Preislage unten drunter. Ja. Also, ja, je höher man kommt, desto geringer werden eben die Unterschiede von der Leistung her. Ja. Klar. Und das ist auch das, was die Leute hier auch annehmen. Wenn sich jemand für 100 Euro, für ein normaler Mensch, für 100 Euro einen Kopfhörer kauft, dann muss das Ding super genial sein. Ja. Ist vielleicht eben nicht für ein geschultes Ohr geeignet, ja, so jemand zu befriedigen, der gibt dann eben gern noch ein paar hundert Euro mehr aus dafür. Aber das sind dann eben die kleinen, die feinen Unterschiede, die dann viel kosten. Ja. Aber die stehen nicht mehr im Verhältnis zu dem, was vorher kommt. Wenn jemand für 20 Euro einen Kopfhörer holt und vergleicht den mit so einem 100 Euro Sony-Kopfhörer, dann hört man einen deutlichen Unterschied. Aber für jemand, der eben kein geschultes Ohr hat, zwischen 100 und 300 Euro Kopfhörer von Sony, hört man da kaum noch einen Unterschied. Das muss man auch mal sagen. Aber okay. Könnte ich auch stundenlang drüber quatschen, über die subjektiven Wahrnehmungen der Verbraucher. Ja? Ja, das muss man ja auch mal sagen. Also Beats-Kopfhörer, sage ich da nur. Immer wieder, oh, der beste Sound überhaupt, ne? Und jemand mit Musikverstand setzt sich die Dinger auf, oh Gott, macht die runter und tschüss, ja, das war's. Referenzkopfhörer von, was weiß ich, AKG, Schuhe oder ähnliches, ja, die aufgesetzt, normale Benutzer, oh Gott, hört sich das furchtbar an, das ist ja voller Dreck, ja. Und Musiker zieht die auf und, oh, das ist ein guter Sound, yeah. So sieht es aus, weil ist halt mal so. Gut, gut, gut. Wie gesagt, stundenlang könnte man darüber reden. Es gibt noch eine andere Porsche-Design, ein anderes Porsche-Design-Produkt, und zwar die Huawei Watch GT2. Ja, auch im Porsche-Design sieht cool aus, steht Porsche-Design drauf. Und das ist das Wichtigste. Ist Band und Gehäuse aus Metall. Das darf man auch erwarten. Ja, gut. Und ansonsten entspricht die allerdings der ganz normalen Watch GT2 mit 14 Tage Laufzeit, was ziemlich gut ist, finde ich. 1,39 Zoll OLED-Screen, 56 mm Durchmesser von der Uhr an sich. Diese Uhr ist aus Titanium, also nicht nur einfaches Metallgehäuse, sondern Titaniumgehäuse, und hat auch ein Saphirglas drin, sodass es nicht so leicht zerkratzt. Dafür kostet das Teil 700 Euro. Also, so, ziehen wir mal kurz Zwischenbilanz. Also ein überteuertes Smartphone, überteuerte Kopfhörer und extrem überteuernde Uhr. Yep. Ihr merkt schon, die Begeisterung hält sich in Grenzen. Naja, dann gibt es übrigens noch was anderes Interessantes. Und zwar die Huawei X Gentle Monster Eyewear 2. Ja, und die haben in in den Bügeln Lautsprecher drin, halboffene Lautsprecher, ja, auch Touch-Sensoren, ja, und Swipe-Sensoren, so dass man hier auch quasi vor und zurück die Tracks starten kann oder Stopp und Pause, also Pause und Play, ja, und hier, das wird dann ja so halb induktiv ans Ohr weitergeleitet über den Bügel, ja, jo, so dass man eben hier auch so mal ja, über die Brille sozusagen Musik hören kann. Das ist schon, hört schon komisch an, ne? Ja, ich höre mit meiner Brille Musik. Okay. Interessant. Die haben auch einen Low-Latency-Mode. Das heißt, man kann damit auch Gaming-Sounds gut übertragen. Bluetooth 5.2 für eine stabile Verbindung. Cool. Preis? 300 Euro. Yep. Also, Sonnengläser für 300 Euro mit integrierter Audiofunktion. Cool. Tja, so sieht es halt aus. Und irgendwie, wisst ihr, das ist schon recht frustrierend, muss ich sagen. Ja. Nichtsdestotrotz hauen die Dinger natürlich in den Ranglisten jetzt alles weg. Also DxOMark hat das Mate 40 Pro bereits reviewed, ja, und ist sofort Nummer 1 geworden, und zwar mit Abstand Nummer 1. Das ist übrigens das Pro, nicht das Pro Plus. Ja. Aber das Pro Plus dürfte, ich glaube, das hat dieselben Kameras wie das Pro, dürfte also genau dieselben Sachen haben, also nicht noch etwas besser, sondern dürfte genauso sein wie das Mate 40 Pro Plus, beziehungsweise Pro, ja, das ist schon schwieriger, Modellnummern hier. Also, Huawei Mate 40 Pro hat den Drohnen erklommen mit deutlichem Abstand zum Zweitplatzierten. 136 Punkte, der Zweitplatzierte hat 133 Punkte. Ja. Zum Vergleich, die nächsten vier Plätze haben dann sind innerhalb dieses Abstandes. Ja. Also das seht ihr schon, wie deutlich vorne das Gerät hier liegt. Unfassbar. Das übrigens das erste nicht-chinesische Gerät liegt auf Platz 7 erst. Und das ist das Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Das Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G ist ziemlich abgeschlagen mit 121 Punkten. Das Samsung Galaxy S20 Ultra 5G hat 126 Punkte. Und das Huawei Mate 40 Pro hat 136 Punkte. So groß sind die Unterschiede hier. Der Wahnsinn, kann ich da nur sagen. Ich bin mal gespannt, wie sich da das Apple iPhone 12 noch positioniert. Das ist bisher noch nicht in der Liste drin, wenn ich das richtig sehe. Das Apple iPhone 11 Pro Max ist bei 124 eingestuft. Also, ich muss sagen, das ist wirklich hier ganz, ganz weit vorne bei DxOMark. Irre, sowas. Und ähnlich sieht es auch bei den Benchmarks aus. Auch hier sind verschiedene Benchmarks aufgetaucht und das Mate 40 rockt mit dem Kirin 9000 Prozessor jede Benchmark-Liste. Wahnsinn. Es ist echt unglaublich, was hier da abgeht mit diesem Mate 40. Aber auch noch weitere Telefone oder Smartphones hat eben Huawei angekündigt, unter anderem auch ein Mate 30e Pro 5G. Jetzt wird es langsam lustig. Also nicht das Mate 30, sondern das ganz neue Mate 30e Pro 5G. Okay? Es wird immer komplizierter. Das hat einen Kirin 990e, von dem ich das erste Mal was gehört habe. Ja, auch hier vermute ich, dass das wie gesagt, das ist eine reine Vermutung für mich, dass das Prozessoren sind, die eben normalerweise die Qualitätssicherung nicht bestanden hätten, hier etwas heruntergetaktet sind, vor allem was die GPU angeht. Somit sind sie etwas in der Leistung reduziert. Es ist nicht so, dass das Smartphone dann eben auch nicht günstiger wäre. Das ist schon günstiger. Wie viel günstiger, das wird man allerdings erst sehen. Ja, aber beim Mate 40 ist es ja auch schon so zu sehen, dass es dann eben durch eine günstigere Version ist. Das ist übrigens nicht Verwerfliches oder so. Das haben schon viele große Prozessorhersteller, auch im Computerbereich, im Desktop-Computerbereich, jahrelang so gemacht und ist bis zum heutigen Tag so. Ja. Da gab es auch mal bei Intel die mit den Pentium-Prozessoren, die wurden also geprüft und je nachdem, wie hoch die Fertigungsqualität war, wurden die einfach halt eben verschieden getaktet. Ja. Und das war dann diese ganzen unterschiedlichen Prozessorentypen. Ja, ist halt so. Das ist nichts Schlimmes. Das ist nichts Verwerfliches oder so, sondern ich finde, das ist sogar sehr löblich. Somit kann man eben solche Prozessoren noch weiter verwenden. Wenn die eben mit dieser geringeren Taktung einwandfrei laufen, ist das ja wunderbar. Ja. Und somit wird auch nichts verschwendet. Und genau das ist ja auch das Problem. Die können hier nicht mehr einfach die Prozessoren wegschmeißen, die nicht hundertprozentig einwandfrei perfekt mit der höchsten Taktung laufen, sondern die müssen sich überlegen, was machen wir, wie machen wir das, dass wir diese Prozessoren noch weiter verwenden können und dann eben mit geringerer Taktung, geringeren Anforderungen eben können diese noch verbaut werden. So macht man natürlich aus der Not eine Tugend. Nur auch hier frage ich mich natürlich, wie da die Preisgestaltung aussehen wird. Sehr positiv blicke ich da nicht hin, denn alles, was momentan eingepreist wurde, ist einfach extrem teuer. Und das versaut einem natürlich alles. Auch die neuen Portable Smart Speakers von Huawei sind vorgestellt worden, allerdings auch mit einem heftigen Preisschildchen versehen. Ja, also ich kann zwar noch nichts sagen wegen von der Soundqualität an sich, aber wenn ich mir angucke, dass es eben zum Beispiel den Echo gibt von Amazon, und zwar den nicht den Echo Dot, sondern den größeren. Moment mal, wie heißt der? Echo, einfach nur Echo, genau. Vierte Generation. Der kostet 97 Euro. Ja. Es gibt natürlich auch den Echo Studio für 194 Euro. Ja, so. Und jetzt kommt es eben darauf an, wie will man diesen oder wie kann man diesen Smart Speaker einordnen? Ja? Der kommt nämlich auf 199 Euro. Ja? Also das ist eben ein Wort. Da muss der eben auch die Leistung bringen von einem Echo Studio und ob der das so einfach schafft. Das ist die Frage, wenn ich mir den Frequenzgang angucke vom Huawei Smart Speaker, bin ich nicht ganz überzeugt. Denn der Frequenzgang ist, Moment, ich habe das eben gesehen, nicht ganz optimal, genau 55 Hertz bis 40.000 Hertz. Das ist nicht optimal, ja. Also 55 Hertz ist nicht gut. Normalerweise, also ein guter Frequenzgang ist 20 Hertz bis 20.000 Hertz. 40.000 Hertz macht überhaupt keinen Sinn. Ja, das hört ein Mensch nicht mehr. Ja, dafür aber die Geräusche, die unter Umständen, also garantiert noch die unter 55 Hertz sind, also satte Bässe sind da anders. Also ich kann auch nur das natürlich sehen, was ich hier lese. Ich hoffe doch sehr, dass das vielleicht ein Druckfehler ist oder eben ein Fehler von dem Artikel, Denn ansonsten ist das für mich alles andere als einen guten, als ein guter Frequenzgang. Überhaupt nicht nachvollziehbar, sowas. Und ich denke, das wird der Echo Studio doch besser hinkriegen. Da bin ich mir eigentlich recht sicher. Sonst wäre nämlich der Shitstorm ziemlich groß im Internet. Ja. Okay, aber es geht ja auch bei dem Huawei Smart Speaker auch um diesen Huawei Assistant, der da eben dann genutzt werden kann, hoffentlich in Europa. Das wird sich natürlich erst zeigen. Ich habe hier sehr wenig Informationen über eigentlich das Wichtigste, ja, was eben hier diesen Assistant betrifft. Ja, ich kann hier nur Angaben finden zur Soundqualität. Und das ist ehrlich gesagt für mich jetzt nicht der Haupt-Selling Point von sowas. Ja. Musik, oh nein, ich bin froh, wenn ich keine Musik höre. Aber die Smart Speaker-Funktion, das wäre eine interessante, also die Assistant-Funktion, das wäre eine interessante Geschichte. Er heißt, es ist ja ein Smart Speaker. Und das impliziert, dass hier auch ein Assistant integriert ist und eben nicht nur ein normaler Lautsprecher ist. Aber wie gesagt, vom Assistant her kann ich hier in den Artikeln nichts groß finden. Ich denke, da muss man einfach noch ein bisschen warten. Vielleicht gibt es da noch vielleicht gibt es da noch was anderes, demnächst andere Informationen und ja, mal gucken. Schade eigentlich. Ne? Aber das ist auf jeden Fall ein bemerkenswertes Gerät noch. Das heißt, es wurden nicht nur neue Smartphones vorgestellt, sondern auch noch jede Menge anderes. Zubehör, Smartwatches, die Kopfhörer. Das hier nur alle eben zu einem fragwürdigen Preis. Der Huawei CEO hat versprochen, auf der Bühne bei dieser Präsentation, die ja am 22. stattfand, ja, hat er ja versprochen, dass Huawei auch weiterhin innovative Entwicklungen machen wird und sich also nicht verunsichern lässt durch die momentanen Vorgänge, so damit eben alles so weiterläuft wie bisher prinzipiell, was die technischen Errungenschaften und Neuheiten, die Huawei ja unbestreitbar immer wieder zeigt, dass die dann weitergehen. Also ich meine, ohne Huawei wäre die Smartphone-Szene doch ziemlich arm dran. Die haben jede Menge nach vorne gepusht, auch was eben die technischen Daten beispielsweise betrifft. Allerdings wird eben dieser technische Push wird absolut gehemmt durch den Preis, denn ich habe es ja schon so oft gesagt, ja, Technik, die nicht erschwinglich ist für die Mehrzahl der Menschen, ist einfach verlorene Technik. Die interessiert keinen. Die wird sich nicht breit durchsetzen und andere Firmen werden dann eher abgeschreckt sein, weil dann sind, okay, die Leute scheinen sich dafür nicht zu interessieren. Das ist natürlich eine ganz, ganz schlimme Falschannahme. Die Leute interessieren sich sehr wohl für neue Technologien, aber normale Menschen setzen neue Technologien in Verhältnis zu dem, was sie kosten. Ja? Das heißt, solche Sachen wie Smart Speaker, ja, sei es jetzt Nest Home, Google Home, ne, oder eben Amazon Echo, haben sich nur deswegen bei so vielen normalen Menschen durchgesetzt, weil sie günstig sind, weil sie erschwinglich sind, weil man dann auch mal sagen kann, okay, ich hole mir mal so ein Teil, wenn es halt nichts ist, okay, ne, also die 50 Euro, okay, ja, das ist zumindest dann mal kein Beinbruch, aber wenn das Teil 500 Euro kostet und man stellt dann fest, das ist nichts, dann ärgert man sich gewaltig, ja, also das ist einfach immer abhängig vom Preis, ne? Und das, ja, das könnte ich wieder weit ausholen und mal so Elektroautos wieder in den Raum werfen, ne? Das ist auch so eine Geschichte, ja, klar, die Verkaufszahlen sind nicht deswegen so niedrig, weil die Leute Elektroautos ablehnen, sondern die Verkaufszahlen sind deswegen so niedrig, weil sie im Vergleich zum normalen Verbrenner eben noch so teuer sind Und wenn die mal so günstig sind wie ein Verbrenner, dann werden wir weitersehen. Ihr seht ja selbst so viele Dacias wieder rumfahren. Ja? Das hat eben damit zu tun, weil die ab 9.000 Euro, Neuwagen, Leute, Neuwagen ab 9.000 Euro verfügbar sind. So, dann bitte, ich möchte gern ein Auto haben mit den selben Innenraumgrößen, ja, für den Dacia 9.000 Euro plus eben mit Elektro. Würde dann mal sehen, wie die Leute da durchdrehen würden und reihenweise diese Autos kaufen würden. So ist es. Ja, ist halt so. Okay, aber wie auch immer, ich schweife schon wieder ab. Das Problem wird eben sein, dass die technische Entwicklung von Huawei vielleicht weitergeht, aber eben nicht bei den Menschen ankommen wird, weil sie eben hier offenbar momentan eine neue Preisstrategie fahren oder fahren müssen, weil sie eben nicht genug Geräte ausliefern können. Schade, schade, schade. Von daher, Fazit, Huawei, die geilsten Geräte auf dem Markt, die ich mir nicht leisten kann. Okay, nächstes Thema, um jetzt noch zu ein paar anderen Sachen zu kommen. Ja, das Ulefone, diese Firma, ja, habe ich ja schon des Öfteren mal im Gespräch gehabt. Das Ulefone, oder diese Marke Ulefone hat jetzt 3 Smartwatches vorgestellt. Natürlich mit dem Schwerpunkt Fitness, ganz klar. Inklusive ein Modell mit GPS. Ja. Es gibt also die Ulefone Watch, die Ulefone Watch GPS und die Ulefone Watch Pro. Ja, also hier mehrere Modelle für entsprechende Anwendungen. 1,55 Zoll Display. In so einer Rectangular Form, also so eine rechteckige Form, ja, und damit sind wir auch schon bei einem großen Problem. Vielleicht erst nochmal kurz, die Preise sind im Gegensatz zu den Huawei vorgestellten Sachen wunderbar traumhaft, ja, die Ulefone Watch GPS kostet nur 49,99, die Watch Pro nur 54,99 und die Ulefone Watch 39,99. Das sind mal geniale Preise. Die normalen Standardfunktionen sind ja da drauf vorhanden, genau wie eben zum Beispiel verschiedene Fitnessbands und Uhren anderer Hersteller, ja, optischer Sensor, der HX3600, wer es genau wissen will, dauerhafte Herzfrequenzüberwachung, ganz interessant, diese Ulefone Watch Pro, das soll ja das beste Modell sein, von diesen 3, die hat dann auch so verschiedene, also kann Multiple Watch Faces kann man da einstellen, so wie man es eben gewohnt ist, ja, 5 ATM tief wasserdicht oder druckwasserdicht. Das sind, glaube ich, 50 Meter, wenn ich es richtig weiß. Dann 14 verschiedene Sportmodi sind einstellbar. 40 Tage Batterielaufzeit ohne aufzuladen, das ist auch nicht schlecht. Viele Watchfaces sind eben schon verfügbar. Ein deutliches und sehr interessant aussehendes Real-Time Heart Rate Monitoring, das dürfte für vielen das Wichtigste sein. Sleep Monitoring natürlich auch, man kann den Blutsauerstoffgehalt messen. Ja. Interessant für Frauen auch tatsächlich sogenannte Female Health Tracking. Ja. Und auch ein Stressmonitor ist vorhanden. Interessant. Die Laufzeit eben von der Batterie 40 Tage ist schon ziemlich cool. Andere Sachen muss ich noch genau gucken. Also es gibt natürlich auch Benachrichtigungsfunktionen. Ja, also man kann Benachrichtigungen bekommen von Anrufen. Man kann auch annehmen und auflegen mit der Uhr. Allerdings natürlich nicht über die Uhr sprechen. Die hat keine Vorrichtung dafür, aber man kann trotzdem das Telefon abnehmen, damit dann eben diese Nachrichtendienste, gibt es auch Twitter beispielsweise, Instagram, Facebook, aber auch Messaging-Programmen natürlich. Also jede Menge, man kann von fast jeder App eben eine Benachrichtigung hier auf der Uhr bekommen, wenn man will. Wettervorhersage, Do Not Disturb-Modus, Timer, Alarme, ne, Reminders, also Erinnerungen und. Also jede Menge Funktionen, so wie man es eben von einer normalen Smartwatch gewohnt ist. Ist aber kein Aware OS oder ähnliches drauf. Also mit Apps geht da nichts. Aber eben trotzdem die normalen Funktionen, die eben 90% der Menschen brauchen. Und das ist gut. Was nicht gut ist, ist das Design meiner Meinung nach. Warum? Also einige werden hier gucken und werden sagen, boah, das sieht doch super aus. Ja, das Problem ist, das Ding ist einfach optisch eine 1:1 Kopie von der Apple Watch. Und das geht mir eigentlich nicht so gut rein. Erstmal, weil ich die Grotten hässlich finde. Ja. Ich mag diese rechteckigen Formen nicht. Wer ist da auf die Idee gekommen überhaupt? Ja. Und warum muss man denn den Dreck nachmachen? Ja, als andere Firmen. Mensch, die hätten so viel mehr machen können mit der Uhr. Ja. Also, ich möchte ja gar nicht erst wieder ausschweifen, überlegen, was für Sonderformen man haben kann. Aber mir gefallen runde Uhren, ehrlich gesagt, um einiges besser. Und vor allem kommen sie nicht einfach so als Billigkopie von der Apple Watch her. Selbst wenn für mich spielt die Apple Watch ja keine Rolle. Ja? Also, wie soll man das sagen? Also, wenn die Apple Watch 40 Euro kosten würde, würde ich sie mir trotzdem nicht holen. Ja? Weil sie mir nicht gefällt. weil ich damit nichts anfangen kann. Ja? Aber warum muss man das denn machen? Will man da wirklich jetzt vortäuschen? Oh, guck mal, ne? Der hat hier eine Apple Watch, oder warum macht man sowas? Ja. Das gefällt mir nicht, von daher Design übel. Ja. Ehrlich, ich würde bei diesem Preis, wenn das eine runde Uhr wäre, mit diesen Funktionen, ich hätte die jetzt schon längst bestellt. Ich hätte die sofort bestellt zu dem Preis. Der Preis ist traumhaft. Ja, traumhaft. Aber das sieht aus wie eine Apple-Uhr und ich will keine Apple-Uhr. Das ist furchtbar, das sieht schlimm aus. Deswegen schade eigentlich, schade drum. Ich hoffe, dass Juliophone noch in der nächsten Zeit vielleicht eine Uhr rausbringt, die eben eine andere Form hat oder zumindest mal ein komplett anderes Design. Ja, und dann, ja, werden wir mal sehen. Okay, nächstes Thema. Die Amazfit Neo, die hat jetzt ein Review erfahren. Ihr wisst, ich wollte mir die ja gleich bestellen, weil auch die hat einen sehr, sehr guten Preis, kostet um die 39 Euro etwa. Ja. Aber das Problem war, die war monatelang nicht lieferbar oder zumindest etliche Wochen lang nicht lieferbar in der Farbe, die ich gerne hätte. Jetzt ist die zwar lieferbar, aber jetzt ist es schon wieder ein alter Hut, meiner Meinung nach. Sorry. Auch die hat alle grundlegenden Funktionen von einer Smartwatch, aber wirklich sehr grundlegend, das muss man auch sagen. Hat aber einen, meiner Meinung nach, großen Vorteil, die hat einen STN Monochrome Screen, der immer an ist und trotzdem extrem wenig Strom verbraucht. Also so wie so eine alte LCD-Uhr, wie ihr sie kennt, ja, so ist die. Ja, also wie so eine alte Casio, ja, mit normalem LCD-Display, das braucht nicht viel Strom und somit hat man eben eine ganz, ganz tolle Laufzeit. Nur, wie gesagt, das Modell in Green, also in Grün, das war eben viele Wochen nicht lieferbar und jetzt, irgendwie habe ich mir, ist die erste Begeisterung weg, ist halt so bei mir, ne? Und jetzt war es das schon wieder, ne? Schade eigentlich, aber ja, man muss ja nicht alles haben, aber wenn ihr sowas ganz, ganz Simples braucht, mit einer ganz simplen Nachrichtenerkennung von eurem Smartphone und auch hier Tracking-Funktionen, Sportfunktionen und so weiter, ganz simpel gehalten, dann ist eventuell die Amazfit Neo ein gutes Ding, was ihr euch mal angucken könnt. Wie gesagt, eben auch deswegen, weil das Display immer an ist, ohne Wenn und Aber. Und das kann man auch nicht abschalten, weil das keinen Sinn machen würde bei dem Stromverbrauch. Und deswegen richtig Cool, 37 Tage Strom kann das liefern im Power-Saving-Mode, im normalen Modus mit den typischen Funktionen eingeschaltet. 28 Tage ist auch gut und kommt dann eben mit der 160 mAh Akku aus. Das heißt, die Uhr ist auch noch relativ schlank gehalten. Es sieht eigentlich ganz normal wie eine normale digitale Uhr aus. Cool. Jo. Dann gibt es noch was. Das OnePlus 9 ist schon in der Mache. Da ist was durchgesickert. Der Codename von dem Gerät ist Lemonade. Ich meine, nicht, dass es das was jetzt Besonderes wäre, dass es das schon in der Mache ist. Das hat man ja erwartet von OnePlus. Ja. Soll in der ersten Hälfte 2021 rauskommen. Und ja, das, wie gesagt, da ist nichts groß neu dabei bei dem Gerücht. Aber ich bin da sehr daran interessiert an diesem Bild, das damit geleakt wurde. Das zeigt nämlich, na, sag ich mal, ich weiß nicht, soll das das Gerät sein? Dünne Striche mit Kameras. Die, also sowas, was aussieht wie eine Kamera. Ja. Da bin ich mal gespannt. Das könnte ein extrem dünnes Smartphone werden. Ja? Extrem dünn. Wer weiß, wer weiß. Also auf jeden Fall macht das schon mal ein bisschen neugierig, was man sieht. Vielleicht ist das aber auch nur eine geschickte, ja. Präsentation von etwas, was uninteressant ist. Naja. Zuletzt, zu guter Letzt, Intel gibt seinen NAND-Chip-Business ab. Die NAND-RAM-Chips, die werden, die eben Intel jetzt herstellt, diese ganze Business-Sparte wird abgegeben an SK Hynix für 9 Milliarden Dollar. Also Intel verkauft momentan doch einiges. Ja, zuerst haben die die Produktion von den ARM-Chips eingestellt. Jetzt verkaufen die ihr NAND-Chip-Business. Das ist schon komisch. Auf was setzen die denn? Auf Desktop-Prozessoren? Ich wäre da an Intels Stelle doch ziemlich vorsichtig. Ich glaube, das Geschäft mit Desktop-Prozessoren wird in Zukunft nicht mehr das maßgebliche Geschäft sein. Das klingt schon fast nach Resignation. Und das dürfte die Anleger auch nicht freuen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Bin mal gespannt, was das hier wird. Noch mit Intel, aber ich glaube, für die Prozessorfirmen momentan ist das eine richtige Zeit der Veränderung. Ja. Klar. Nachdem auch Apple ja jetzt ARM-Chips einsetzt. Ne? Ich weiß nicht, warum Apple, warum Intel das gemacht hat. Aber okay, ich weiß es nicht. Man wird es sehen. Vielleicht haben die noch eine andere Strategie, die ich jetzt noch nicht durchblicken kann. Jetzt hätte ich ja fast noch was vergessen. Aber nein. Erstmal kurz muss ich mal in die Community gucken. Ja. Dort war nämlich noch was Wichtiges drin. Und zwar schreibt der Mitch da drauf, da drin, Glück auf, ich bin mal wieder auf der Suche nach einem neuen Smartphone. Vergleichbar soll es am besten mit dem neuen iPhone SE sein, von der Größe her. Was, so klein? Leistung und Umfang natürlich mindestens genauso gut. Preis gern unter dem von Apple. Gibt es da was Vergleichbares im Android-Universum oder muss ich mich dann doch bei den größeren Geräten umschauen? Falls letzteres der Fall sein sollte, bräuchte ich dann auch bitte eine kleine Auswahl eurerseits. Preislich bitte unter 500, gern auch um die 300 Euro. Also wer dem Mitch helfen kann, nur mal ran. Ich habe die Nachricht erst sehr spät heute gesehen, von daher kann ich jetzt noch nichts dazu sagen, aber ich werde mal recherchieren. Vielleicht kann ich nächste Woche noch eine kurze Zusammenstellung machen. Aber ich kann dir gleich schon mal eins sagen, in der Größe, also von der Gerätegröße her, würde ich fast sagen, mach's nicht. Also, nee. nicht jetzt wegen der Größe selbst, sondern wegen den erwarteten technischen Daten. Diese kleineren Geräte sind einfach nur noch, naja, wie soll man das ausdrücken? Für Leute, die eben nicht so viel technische Daten brauchen. Und da ist es halt momentan sehr, sehr schwierig, was Vernünftiges zu bekommen. Denn du zahlst mehr für ein kleineres Display, als wie du zahlen würdest für ein viel, viel besseres Gerät mit einem etwas größeren Display. Ja? Von daher würde ich fast sagen, schau dich dann doch lieber bei den größeren Geräten um. Und preislich, wenn da die Grenze 500 Euro ist, hast du natürlich eine riesen Auswahl schon. Wie gesagt, ich werde nächste Woche noch was zusammenstellen, dann kannst du da mal gucken. Jetzt haben wir noch die App der Woche. Ja, das war gar nicht so einfach diesmal, ganz klar, weil ich nämlich fast nichts gemacht habe diese Woche mit dem Smartphone. Aber letztlich ist mir dann doch was aufgefallen, wie ich das anhört, nichts gemacht mit dem Smartphone. Ja, ich habe den ganzen Tag am Smartphone rumgemacht. Ich meine, mit neuen Apps nichts mehr gemacht, weil ich mit den alten noch beschäftigt bin. Ja, also gerade die Games, wo ich es in letzter Zeit vorgestellt habe, die halten mich schon, sagen wir mal, die ganze Zeit auf Trab. Ne? Aber naja. Ja, und dann kam Illusion Connect. Das ist die App der Woche. Ich weiß gar nicht, wie ich das Spiel einordnen soll, ja, aber naja, vielleicht am besten ein taktisches Kampfspiel mit super süßen Anime-Chars, ja, und ganz tollen Synchronsprechern. Von daher bin ich natürlich glücklich, dass auch die japanische Sprachausgabe hier schön gelungen ist, ja. Die Synchronsprecher, die japanischen, sind wirklich phänomenal und das sind also Topstars, ja. Ich sag nur Aoi Yuki, ja, oder die Ai Kayano beispielsweise, die unzählige Games bereits hier gesprochen hat und viele andere hier auch, Wahnsinn. Und von daher total super gut gemacht, audiomäßig, aber eben auch grafikmäßig. Die Spielegrafik an sich, muss ich sagen, ist eher, naja, vielleicht ein bisschen enttäuschend, nachdem man die schöne Char-Grafik gesehen hat. Ja, denkt man, okay, das wäre doch toll, wenn jetzt genau das die Spielegrafik wäre, aber das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt. Von daher ist das wahre Aussehen der Chars eben beschränkt auf zum Beispiel, während ihr diese Charakteren aufrüstet und verbessert. Ja, da müsst ihr nämlich viel, viel machen damit. Und ansonsten ist eben auf dem Schirm sogenannte super deformed Version zu sehen. Also so, ja, so winzig kleine, lustige, man muss schon fast sagen, Karikatur von den jeweiligen super coolen Chars da zu sehen. Aber auch das ist man von vielen Spielen dieser Art ja gewohnt. Nur in dem Fall fand ich es halt eben besonders schade. Trotzdem macht das Spiel total Spaß und ist auch sehr fair bei der Vergabe. Das ist nämlich so ein typisches Gacha-Spiel. Ja? Das heißt, ihr zieht da irgendwie solche Kugeln und dann müsst ihr hoffen, dass da die Chars, die ihr euch erträumt, auch tatsächlich drin sind. Ja. Und da ist nämlich genau das Problem. Allerdings ist es hier wirklich sehr, sehr fair. Das heißt, man muss hier nicht Unsummen von Geld ausgeben. Man kann das auch sehr gut so spielen. Und deswegen macht es dann auch Spaß, diese Chars in den Echtzeitkämpfen hier einzusetzen. Richtig gut gemacht. Ein bisschen muss man schon taktisches Spiel lieben, aber ich denke auch Leute, die jetzt eher Command & Conquer Muffels sind, könnten damit vielleicht noch was anfangen, denn es ist nicht ganz so komplex und bezieht sich hauptsächlich auf die Charakteren, von daher noch überschaubar. Also nicht übermäßig kompliziert, aber auch nicht jetzt ein total unforderndes Game. Anfang mag das wohl so aussehen, dass das alles sehr, sehr einfach ist, aber schon nach kurzer Zeit merkt man, dass man eben doch hier seine Charaktere erstmal optimal aufrüsten muss, mit sehr, sehr vielen verschiedenen Komponenten, die man eben hier am Char ändern kann und Werten, die man ändern kann. Und dann natürlich auch immer wieder die Party, also vergrößern, verbessern mit neuen Chars. Ja. Und natürlich geht es auch mal lustig zur Sache, da kann man auch mal die Chars in den Swimmingpool schicken, ja, oder so. Ne? Das geht also auch ganz lustig, total süß und die Chars total cool gemacht. Ja, Illusion Connect kostenlos im Play Store, natürlich In-App-Purchases, aber wie gesagt, doch relativ fair. Damit sind wir aber jetzt am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Infos oder Kommentare habt, nur her damit in der Line Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Und die Links, den Link zur Line Community und die Links zu einigen Themen diese Woche findet ihr eben dort und in den Shownotes, meine ich. Oh Mann, heute bin ich aber wirklich nicht mehr der Kappe. In den Shownotes. Und die Shownotes findet ihr in eurem Podcast-Player. Einfach mal gucken, wo die sind. Dort kann man sich dann weiter durchklicken. Ja, und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.